Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon. Sein Blut, so werd ich kein Fremdling dort sein. Ich weiß, ob auch Menschen mich selten verstehen, ob Freunde mich lassen. Allein, wenn meinen Erlöser ich droben werd sehn, so werd ich kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so. Ist ja auf Erden schon mal. Und geh in den Himmel ich ein durch sein Blut. So werd ich kein Fremdling dort sein. Fremdling, beim Heilande findest du Ruh. Er wäsche von Sünden dich rein. Komm heute zu ihm und dann singest auch du. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mal. Und geh in den Himmel ich ein durch sein Blut.